Erster als alle Könige der Amoriter westlich des Jordan und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, dass Jahwe das Wasser des Jordan für die Israeliten trocknen ließ, damit sie hinübergehen konnten, bekamen sie große Angst und verloren ihren Mut vor den Israeliten. Zweiter damals befahl Jahwe Josua, mache dir Messer aus Stein und beschneide die Israeliten noch einmal. Dritter daraufhin machte Josua Messer aus Stein und beschnitt die Israeliten am Hügel der Vorhäute. Vierter Josua beschnitt die Männer, weil alle Männer und Soldaten, die aus Ägypten gekommen waren, auf dem Weg durch die Wüste gestorben waren. Fünfter denn alle, die aus Ägypten ausgezogen waren, waren beschnitten gewesen. Aber alle, die später in der Wüste geboren wurden, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, waren nicht beschnitten worden. Sechster, die Israeliten waren 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert, bis alle Soldaten, die aus Ägypten gekommen waren, gestorben waren. Sie starben, weil sie Jahwe nicht gehorcht hatten, denn Jahwe hatte ihnen geschworen, dass sie das fruchtbare Land nicht sehen würden, das er ihren Vätern versprochen hatte. Siebter, Jahwe hatte ihre Söhne an ihre Stelle gesetzt. Josua beschnitt diese Söhne, weil sie nicht beschnitten worden waren, da man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Achter, als alle Männer des Volkes beschnitten waren, blieben sie im Lager, bis sie wieder gesund waren. Neunter, Jahwe sagte zu Josua, heute habe ich die Schande der Ägypter von euch genommen. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Zehnter, als die Israeliten in Gilgal im Lager waren, feierten sie am Abend des 14. Tages des Monats das Passafest in der Ebene von Jericho. Elfter, am Tag nach dem Passafest aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Getreide, das aus dem Land stammte. Zwölfter, am nächsten Tag hörte das Manna auf, weil die Israeliten jetzt von den Früchten des Landes aßen. Sie bekamen kein Manna mehr, sondern ernährten sich in diesem Jahr von den Früchten des Landes Kanaan. Dreizehnter, als Josua bei Jericho war, sah er plötzlich einen Mann mit einem gezogenen Schwert vor sich stehen. Josua ging zu ihm und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? 14. Der Mann antwortete, nein, ich bin der Anführer von Jahwes Heer und bin gerade gekommen. Da warf sich Josua auf sein Gesicht zu Boden und verneigte sich. Dann fragte er ihn, mein Herr, was befiehlst du deinem Diener? 15. Der Anführer von Jahwes Heer sagte, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Josua tat, was ihm gesagt wurde.